Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Herr Kriminalbeamter. Das ist jetzt das zweite Mal, dass in diesem Monat bei mir eingebrochen wurde. Tja. Ich kann mich ja nicht schließlich jede Nacht hinter die Türe setzen und aufpassen. Nein, gewiss nicht, Herr Wollrack, aber wir schließlich auch nicht. In beiden Fällen sind die Täter vom Hof aus durch den Hintereingang in ihr Geschäft eingedrungen. Und diese Tür lässt sich zweifellos besser sichern und das sollten Sie veranlassen. Verwertbare Spuren waren nicht auszumachen, Herr Zitt. Und sonst? Glauben Sie, dass es sich um die gleichen Täter wie im ersten Fall handelt? Ja, das halte ich für möglich. Vielleicht sogar für wahrscheinlich. Aha. Aber der Weg in den Laden ist auf die angewandte Weise so einfach, dass ebenso gut andere Täter in Frage kommen können. Jedenfalls bedarf es hier keiner besonderen und damit vergleichbaren Arbeitsmethode. Na schön. So oder so, die einen wie die anderen brechen kaum nur ein, zwei Mal ein. Vielleicht bescheren sie uns irgendwann anderswo eine bessere Visitenkarte. Hoffentlich, ja. Ist die Beute groß? Oh ja, für fast 2000 Mark Textilien. Na, ja, das reicht. So, den Optikerladen hier, den nehmen wir uns jetzt vor. Ich warte schon lange auf eine anständige Kamera. Vielleicht suchst du mir auch eine mit Aushole. Keine Angst, ich sorge schon für eine ordentliche Auswahl. Pass auf, hier von Hof aus können wir in Ruhe was verpacken. Ich warte bloß, bis der nächste S-Bahn-Zug vorbeiradert, denn jetzt rin. Du plinst wieder mit ein Ohren nach der Toreinfahrt hin und mit anderer passt du auf, was ich dir rauslange. Ist klar, Ole. Ein Hund. Hoffentlich ist hier nicht in der Nähe noch einer. Bestimmt nicht, Fritjof. Sonst hätte er sich schon gemeldet. Der hätte ja den anderen geantwortet. Jetzt kommt ein Zug. So, das hat gesessen. Also ich steige ein und lang dir den raus, was sich lohnt. Ist klar, Ole. Nach Einschlagen der Scheibe in einer Hoftür gelangten die Täter ohne Mühe in den rückwärtigen Raum des Optikerfachgeschäftes und von dort aus in den eigentlichen Laden. Ja. Hier stahlen sie dann eine Reihe wertvoller Kameras und Projektoren sowie einen Feldstecher. Augenscheinlich richteten sie sich bei der Auswahl des Stehlgutes nach den jeweils angebrachten Preisschildern. Jedenfalls ließen sie nur teure Stücke mitgehen. Nach Angaben des Geschädigten hat ihre Beute einen Wert von mehr als 4.000 Mark. 4.000 Mark? Ja. Offensichtlich verpackten sie die gestohlene Ware vor dem Abtransport in zwei große Kartons, die sie am Tatort vorfanden. Nach den angestellten Ermittlungen verließen die Täter das Geschäft auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren. Gekommen waren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie ein Kraftfahrzeug zur Verfügung hatten. Ja, Herr Zitt, also dessen bin ich ganz sicher. Wenn die Beute auch nicht sehr umfangreich war, so hatte sie doch immerhin ihr Gewicht, allein schon die Projektoren. Außerdem glaubt ein Bewohner des Nachbarhauses, zwischen 1 Uhr und halb 2 das Geräusch eines abfahrenden Autos, das auf dem Hof gestanden haben muss, gehört zu haben. Die ist ja duftig hier, wa? Die Kamera. Da kannst du knipsen, da kriegst du den nachher gleitet fertige Bild raus. Hättest du mal lieber auch noch einen Film dafür mitgenommen. Oder ein paar. Hat nicht dran gedacht. Aber gibt ja noch mehr Geschäfte. Da holen wir uns schon, was wir noch brauchen. Und was willst du mit dem Feldstecher? Könnt ein Liebhaber dafür. Oh, so siehst du aus, Fritjof. Die besten Sachen behalte ich mal erst. Und den Feldstecher können wir vielleicht noch brauchen. Erst verstauen wir mal alles hier in den Schrank. Von den Projektoren können wir ja das Weh verscherbeln. Vorsicht, Ole. Mama kommt. Na, wenn schon. Stell dir mal mit dem Rücken gegen die Tür. Sie geht vorbei. In der Küche. Na, Süße. Ja, dann hilf mal schnell, der wird das wegpacken. Hoffentlich geht Mama denn nicht mal an den Schrank. Mensch, mach doch nicht immer Schwierigkeiten. Manchmal kommst du mir vor, als wärst du noch nicht lange aus den Windeln. Wird uns wohl was einfallen, wenn Mama fragt. Aber ich garantiere dir, die fragt ja nie. So, heute machen wir mal Pause. Und für morgen weiß ich schon was anderes. Erst müssen wir uns dann ja wieder mal einen Waren besorgen. Vielleicht steht der Letzte noch da. Vielleicht. Wir werden ja sehen. Kenia scheitert Angebot da. Wie ist denn mit den 17er hier? Nee, die gehen so schwer auf. Ich bin mehr für ein Opel, da kenne ich mal aus. Aber was wir brauchen, ist ein Kombi. Ein Kombi? Was hast denn du vor heute? Warte mal ab. Oh, du da drüben, der Graue, der ist richtig. Komm mal. Fehlanzeige, Ole. Da sitzt ein Bärchen drin. So ein Dreck. Na, dann eben nicht. Wir werden schon noch was finden. Wollen wir nicht lieber gleich in eine andere Straße? Nee, wozu denn? Na, wenn die da in den Wagen dann was merken? Du hast eine Ahnung. Denken sie, die gucken raus? Die haben doch was anderes zu tun. Da, Ole. Kurz vor der Ecke. Da sehe ich einen Karawan. Den hab ich auch schon entdeckt. Bloß, wenn der nicht gerade rot wäre, das fällt so auf. Aber ist ja egal, Fritjof. Ehe wir noch lange rumsuchen. Komm, Mann, nehmen wir ihn ruhig. Na komm schon. Na nun gehen Sie schon weiter, meine Herrschaften. Ja, so gehen Sie doch weiter, bitte. Solche Sensation ist das ja schließlich nicht. Machen Sie Platz, bitte. Na lassen Sie einen doch gucken, Herr Wachtmeister. Ja, bitte gehen Sie doch weiter, habe ich gesagt. Verstehen Sie kein Deutsch? Na nun mal langsam, ne? Ja, da tut ja, als wenn wir eingebrochen hätten. Ja, dann würde er uns wohl nicht wegschicken. Bitte machen Sie doch mal. Jetzt kommt der Kripo. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, wie ich heute früh herkomme, Herr Kriminalbeamter. Ja. Ein derartiges Loch in der Schaufensterscheibe und die halbe Auslage leer. Mhm. Was fehlt denn alles? Drei große Rundfunkgeräte, 8 Kofferradios, ein Fernseher, 2 Lautsprecher und 3 Tonbandgeräte. Mhm. Ach, mir reicht's. Ja, das will ich glauben. Ja, die Täter müssen Zeit gehabt haben. Ja, nun liegt ihr Geschäft allerdings für einen Einbruch auch sehr günstig. Soweit ich das eben sehen konnte, Nachbargrundstück unbebaut, gegenüber Laubenkolonie und im Übrigen hier eine Ladenzeile, wo natürlich in der Nacht ohnehin niemand in den Räumen ist. Eine Alarmanlage haben Sie nicht? Nein, Herr Kriminalbeamter, aber ich habe ja sonst die Gitterjalousie vorm Schaufenster. Und gestern Abend bei Geschäftsschluss, ja, wie ich die runterlassen will, da klemmt das Ding. Hat irgendeinen Defekt. So, ja. Ja, und das war ja gestern Abend nicht mehr zu reparieren. Da kommt erst heute jemand. Ich habe gleich vorhin angerufen bei der Rollladenfirma. Ja, eine andere Frage. Kann jemand das beobachtet haben? Ich meine, dass Sie vergeblich versucht haben, das Gitter runterzulassen. Das glaube ich kaum. Ich habe jedenfalls nichts bemerkt. Und Kundschaft hatte ich die letzte Viertelstunde vor Feierabend auch nicht mehr. So. Naja, es muss ja auch nicht sein. Die Täter können ebenso gut durch Zufall entdeckt haben, wie ungeschützt das Schaufenster liegt. Irgendeinen Verdacht auf bestimmte Personen haben Sie nicht? Ach, woher denn? Ja. Hätte ja sein können, man fragt halt. Wüsste ich wirklich nicht, Herr Kriminalbeamter. Ich möchte bloß wissen, wie wir überhaupt die dicke Scheibe so leicht kaputt gekriegt haben. Wenn dann Stein in der Auslage liegen würde oder so. Naja, also dazu braucht man ja nicht unbedingt einen Stein, nicht? Irgendein stabiles Werkzeug tut's doch auch. Hiller. Ja, Frank? Sagen Sie, wir sind doch eben da, als wir hier in die Straße eingebogen sind, an der Baustelle vorbeigekommen. Ja, ich hab gesehen. Da wollen wir doch mal nachfragen, ob womöglich irgendetwas an Werkzeug verschwunden ist. Brecheisen oder dergleichen, nicht? Ja. Ja, also erzählt, von dieser Baustelle war nichts entwendet worden. Wahrscheinlich haben Sie also die Täter schon vorher irgendwo versorgt. Und Spuren, Frank? Nein, wie immer nichts, erzählt. Jedenfalls nichts, mit dem sich was anfangen ließe. Ja, da kann man nur hoffen, dass wir auf dem Weg der Sachverhandlung weiterkommen. Irgendwo muss die Sore schließlich auftauchen. Ja. Für sich allein braucht ja keiner so viele Geräte, nicht? Nein, das nicht. Ja, nur lässt sich dergleichen ja auch unter der Hand absetzen. Ja, freilich. Nur in solchen Mengen geht's ja meistens über einen Hehler. Na, und den haben die Täter vermutlich längst. Also den Fernseher. Den Fernseher nimmt uns der Rudi ab. Die anderen Klamotten, da weiß ich selber noch nicht, wohin damit. Müssen wir denn erst zu viel holen, Ole, wenn uns das Zeug dann was rumsteht? Du musst dich so klug schnacken, Kleiner. Noch nie was von Aktion Eichhörnchen gehört? Immer Vorrat halten, darauf kommt's an. Erstmal sind die Sachen ganz gut in den Keller untergebracht. Später kann Mama kommt. Sagt mal, Jungs. Ja, Mama? Hat einer von euch den Kellerschlüssel gesehen? Ich finde ihn nicht. Kellerschlüssel? Ja. Keine Ahnung, ich war ja schon ewig nicht unten. Ich auch nicht, Mama. Wolltest du was? Soll ich es dir raufholen? Ohne Schlüssel? Ach so, ja, geht ja gar nicht. Also wenn einer findet, dann sagt es mir. Das ging ja nur mal gut. Du bist doch eh ein Nappkuchen, Fridtjof. Beinahe hättest du dir verquatscht. Nur gib mir mal den Schlüssel her. Ich steck den lieber ein. Du machst da bloß noch Blödsinn. Wir wollen mal sehen, dass wir den Keller bald freikriegen. Ich geh mal zu Rudi, der ist jetzt in der blauen Ente. Für den Fernseher kriegst du 300. Dreier? Mensch, du bist wo? Vorher hast du 5 gesagt, sonst hätte ich dir den ja nicht besorgt. Ich denke, der willst du los sein. Na klar, aber dann... Na also, den Tonmann nehme ich da auch ab. Das ist doch normal, 150. Ich glaube, du hast schlecht geschlafen, Rudi. Wenn du meinst, Ole, brauchst ja nicht. Vielleicht hast du einen besseren Abnehmer. Dann sehe ich da ein paar Adressen, dann wirst du wenigstens gleich geschnappt. Naja, nu musst du nicht gleich so verquer werden, Rudi. War ja nicht so gemeint. Ich? Na, dann halt mal wohl verhört. Was meinst du? Bist du nicht ausgerichtet, Ole? Doch. Ein Fernseher nimmt da. Und ein Tonband. Na also. Ja, aber zu was für ein Preis? Das mache ich ja normal, dass wir uns mit so ne Sachen abquälen. Wir können uns ja keinen Speicher mieten. Wir nehmen bloß noch was, das nicht so einen Platz braucht. Weißt du was? Wir werden mal wieder den Textilladen besuchen. Da habe ich heute ganz nette Sachen gesehen. Wir werden gleich bis auf den Hofruf fahren und denn da die Sachen einladen. Den brauchen wir nicht so weit zu schleppen. Ich lang da erstmal wieder alle draus und du stapelst denn das hin. In den Wagen packen wir denn zusammen. Ist gut, Ole. Und pass auf, dass uns keiner in die Quere kommt. Wir sollen hier hinten schon kommen. Hast du auch wieder recht. Ich lach mal ja krumm. Der hat jetzt hier ein Jitter vor der Türscheibe gemacht. Frisch eingegipst. Na, das ist doch nicht für einen starken Mann. Moment mal. Sagt das Brecheisen aus dem Wagen holen, Ole? Du wirst mal wo beleidigen, wa? Das muss doch auch so. Das wäre ja gelacht. Ist ja wohl nicht möglich. Na, kommst du jetzt? Hoppla, da ist es. Wusste ich doch. Junge, hätte ich gar nicht gedacht. So, die Scheibe kippen wir wieder aus. Gleich erschafft, Fridtjof. Naja. Sie kommt ja schon. Da hängt sie noch. Verdammt, Mist. Hat das mal hier ohne nicht passiert. War ja nicht laut, Ole. Nee, war nicht laut. Also, ich hier rein. Ole! Ja, was gibt's denn? Da ist einer auf dem Nachbarhof. Und? Was ist denn da drüben los? Was suchen Sie denn da? Da haben wir's. Komm raus, Ole. Schnell. Ja, ich komm ja schon. Wir müssen weg. Hey, hören Sie nicht. Was machen Sie da? Hallo! Ich bin Kellner in dem Lokal nebenan. Ja. Und ich war mal auf den Hof rausgegangen, ein bisschen frische Luft schnappen. Und da höre ich Geräusche. Ja. Erst wusste ich gar nicht, wo die herkommen. Und dann habe ich aber gesehen, dass da ein Mann stand auf dem Nebenhof vor der Hintertür zu dem Textilladen. Mhm. Und ein Auto stand da auch. Und da habe ich gerufen, was da los ist und so. Ja. Und dann ist da noch ein Mann aus der Tür raus. Der ist geklettert und dann sind die beiden losgerannt durch den Torweg wohl auf die Straße. Ja. Und dann habe ich schnell 110 angerufen. Nicht? Gut, ja. Aber wie der Funkwagen kam, da waren die natürlich längst weg. Ja, und können Sie wohl sagen, was das für Männer waren? Ich meine, also, könnten Sie die vielleicht beschreiben? Nee, dazu war es zu dunkel. Ich würde bloß sagen, Herr Kriminalbeamter, so nach den Bewegungen, ja? Das werden wohl junge Leute gewesen sein, nehme ich an. Erkennen, wie gesagt, erkennen konnte ich nicht weiter. Vielleicht, wenn ich schon länger draußen im Dunkeln gestanden hätte... Dieses Mal ging es also schief für die nächtlichen Besucher. Ja. Immerhin handelt es sich wieder um dasselbe Textilwarengeschäft, das schon ein paar Mal heimgesucht worden ist. Ja, Herr Z., womit allerdings doch noch nicht sicher ist, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter gedreht hat, nicht? Na, sicher ist das damit natürlich nicht, Frank. Man möchte es nur annehmen. Oder das Geschäft bietet sich geradezu an für Einbrüche. Also wir wollen das zuständige Revier benachrichtigen und anregen, dass die Streifen ein besonderes Augenmerk auf diesen Laden haben. Ja. Wir werden uns heute Nacht was anderes suchen. Wollen wir nicht mal pausieren, Ole? Wieso denn? Na, wo wir erst dann schon so ein Pech gehabt haben. Darum will ich ja was anderes suchen. Ich weiß schon ungefähr wo. Mama wird sich wundern, wenn wir jeden Abend so spät weggehen. Mama wundert sich nicht. Wollt ihr schon wieder weg? Nun, bloß noch ein Stück spazieren gehen, Mama. Das nennt ihr spazieren gehen. Hier, nimm mal das mal ab, Fridjof. Wie siehst du denn aus, Ole? Wozu hast du dir einen weißen Gürtel angezogen? Oh, den hab ich doch nicht gefunden. Ist doch prima, da kann ich wenigstens in Ruhe das Schaufenster ausräumen. Wenn wirklich jeder vorbeikommt, denkt, das wird neu dekoriert. Na, nun nimm mal das Zeug schon ab. Ich hab noch mehr zu holen. Du bist ja dufter Mensch. Naja, nun spar dir mal die Blumen. Hier hast du noch einen Karton. Da packst du alle drin. Ich geh noch mal nach vorne. In der vergangenen Nacht erbeuteten bisher unbekannte Täter bei einem schweren Diebstahl zum Nachteil eines Juweliers Waren im Werte von fast 6.000 Mark. Ja, bereits vor 2,5 Monaten war dasselbe Geschäft schon einmal durch Diebe heimgesucht worden. Seinerzeit betrug der Wert der Beute rund 2.800 Mark. Der Wert der Beute rund 2.800 Mark. Ja. Wie im ersten Fall drangen auch dieses Mal die Täter von der Hofseite her in das Geschäft ein, nachdem sie in die Rückwand des Behelfsbaus ein Loch gestemmt hatten. Gestemmt hatten? Und so ungehindert in den Verkaufsraum gelangen konnten. Da der Geschädigte zwei große Kartons vermisst, die nach seinen Angaben unter dem Ladentisch gestanden haben sollen, ist anzunehmen, dass die Täter das Stehlgut darin verpackt und abtransportiert haben. Abtransportiert haben? Ja. Ja, also ich kann mir nicht helfen, Frank, aber ich bin nun allmählich überzeugt, dass wir es hier in beinahe allen Fällen mit denselben Tätern zu tun haben. Ja, Herr Zetters, habe ich auch überlegt. Andererseits, die Methoden des Vorgehens sind doch durch die in allen Fällen gleichen örtlichen Verhältnisse eigentlich gegeben. Ich meine, selbst verschiedene Täter hätten kaum eine Wahl gehabt, das anders anzustellen. Naja, das ist richtig. Mir fällt nur auf, zusätzlich, dass hier mehrfach dieselben Geschäfte zu wiederholten Malen besucht worden sind. Richtig, also ja. Die Täter scheinen eine Vorliebe dafür zu haben, dort, wo sie bereits erfolgreich waren, nochmals einzukehren. Ja, ja, ja, wenn nicht auch das ein Zufall ist, Herr Z. Also an so viele Zufälle glaube ich nicht recht, Frank. Was hatten wir, Frau Wiese? Abtransportiert haben. Nein, nein, nein, das Ganze zuletzt meine ich. Da der Geschädigte zwei große Kartons vermisst, die nach seinen Angaben unter dem Ladentisch gestanden haben sollen, ist anzunehmen, dass die Täter das Stehlgut darin verpackt und abtransportiert haben. Ja, bei der Beute handelt es sich um goldene, teils edelsteinbesetzte Ringe, Halsketten, Anhänger, Schmucknadeln sowie eine lederne, mit Goldverzierungen beschlagene Schmuckkassette. Schmuckkassette. Das wäre eigentlich ein Ding für Mama zum Geburtstag. Was? Die Schmuckkassette. Ach so. Meinst du nicht? Ja, bloß. Mama wird sich wundern. Ich hab das schon mal gesagt. Mama wundert sich nicht. Sie redet ja nicht weiter darüber. Guck mal hier. Die Halskette mit den schönen blauen Steinen. Das wäre doch auch noch was. Pack doch mal erst weg, das Zeug. Ja, doch, ich muss mir da mindestens mal angucken, was wir da erwischt haben. Jetzt kommt sie. Mach doch mal zu, den Karton. Na, da seid ihr ja mal zu Hause. Ihr könntet euch mal wieder ausschlafen. Ich habe heute ein neues Vorhängeschloss für den Keller besorgt. Da habe ich gesehen, dass da unten verschiedene Sachen rumstehen. Wird besser sein, ihr schafft es bald weg. Wenn der Kohlenhändler liefern kommt, dann wundert er sich womöglich. Ja, ist gut, Mama. Der neue Kellerschlüssel hängt draußen. In der Küche. Na, was sagst du nur? Wenn sich hier einer wundert, dann ist es allenfalls der Kohlenhändler. Und dazu muss es ja nicht kommen. Da hat ja Mama wieder mal recht. Du machst dir eben unnötig Sorgen. Wir können ruhig wieder abhauen heute Nacht. Wir sollten uns doch mal ausschlafen. Ach, du bist eine Tüte, Mensch. So ernst hat Mama das doch ja nicht gemeint. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Endlich mal eine warme Nacht. Ja, endlich. War ja schließlich auch Zeit. Na sicher. Warme Nacht. Bloß keine heiße. Ich weiß nicht, warum wir gerade immer wieder an dem Textilladen hier vorbeimarschieren sollen. Hat die Kripo angeordnet. Ach so. Na ja, dann. Warum hältst du denn hier schon? Fährst du nicht wieder auf den Hof? Nee, da habe ich von letztem Mal genug. Wenn wir wieder mal türmen müssen, will ich nicht zu Fuß rennen. Da sind wir mit den Waren viel schneller auf die Beine. Komm, Mann. Nanu, Moment mal. Na, was ist denn? Der Wagen hier, der hat aber hin noch nicht da gestanden. Nee, glaube ich auch nicht. Komm, gehen wir mal hinter zum Hof. Hast du noch viel, Ole? Sei doch nicht so ungeduldig. Wenn wir schon mal dabei sind. Du, da kommen welche. Wer denn? Dann weiß ich doch nicht. Komm raus, Ole. Komm raus. Halt mal da. Halt, halt. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Machen Sie keinen Unsinn. So ein Mist. Tja, manchmal geht's ja eine ganze Weile, nicht? Damit einmal ist doch alles aus. Ich möchte wetten, ihr habt gedacht, die Sache läuft doch weiter so gemütlich. Immer wieder mal an dieselben Stellen, weil's so schön war. Nee, Jungs. So einfach ist das ja nun auch wieder nicht. Was wollen Sie eigentlich, Herr Kriminal? Ich verstehe nicht. Nicht? Nee. Hm. Was heißt immer an derselben Stelle? Vorher haben Sie uns doch da noch nicht erwischt. Nee, da haben Sie allerdings recht. Ja, erwischt hatten wir Sie noch nicht. Sonst hätten Sie auch nicht wiederkommen können, Ole. Ole Britborg. Ja. Sie sind Klempnergehilfe, steht hier? Ja. Hm. Stimmt das noch? Warum sollen das nicht mehr stimmen? Na, konnte ja sein, ne? Ich sehe das hier aus einer Lohnquittung und die ist schon ein Vierteljahr alt. Wittigstraße 24 wollen Sie. Hm. Haben Sie was dagegen? Oh, lo. Wozu denn dieser Ton, junger Mann? Meinen Sie, damit fahren Sie besser? Und ganz unbekannt sind Sie uns doch nicht mehr, nicht? Wir hatten Sie doch schon mal hier, oder? Na und? Sehen Sie. Fritjof Kohl, was sind Sie vom Beruf? Autoschlosserlehrling. Hm. Wittigstraße 24? Ja. Sie wohnen demnach mit Ihrem Komplizen Ole Britborg zusammen. Oder nur in demselben Haus? Nö, zusammen. Mhm. Möbliert? Ich meine, in Untermiete oder wie? Nö, bei unserer Mutter. Ach, Sie sind Geschwister? Ja, Brüder. Ole ist mein Stiefbruder. Ah, so ist das. Sie sind 17. Ja. Und Ihr Bruder, ja, ich kann mir ruhig sagen, dein Bruder. Von mir aus. Ja, dein Bruder ist 23. Da habt ihr ja ganz schön früh mit solchem Familienunternehmen angefangen. Was ist denn die Mutter? Die lassen Sie mal aus Spiel, ne? Ich hab dich gefragt, was deine Mutter ist, vom Beruf, was sie macht. Mama ist Kellnerin. Ach so. Und während sie zur Arbeit geht, da unternehmt ihr eure Beutezüge, oder wie? Mhm. Ich glaube ja, es wäre besser, wenn du antwortest, Fritjof. Ich weiß ja nicht, warum Sie so ein Theater hermachen, Herr Kommissar, wenn man nur eh mal auf so einen blöden Gedanken gekommen ist. Na, einmal, da haben Sie sich aber wohl ein bisschen verzählt, was? Wenn Sie meinen. Wie oft wart ihr so unterwegs, Fritjof? Wieso oft? Naja, na schön. Also wir werden uns mal ein bisschen bei euch zu Hause umschauen, ne? Frau Britborg, das ist doch ein beinahe unheimliches Lager von Diebesgut, das wir hier im Zimmer Ihrer Söhne vorfinden. Ich bin selber überrascht. Was? Ich wusste ja nicht. Im Ernst? Das kann doch wohl nicht wahr sein, Frau Wittburg. Es ist doch undenkbar, dass Ihnen das entgangen sein sollte als Mutter. Schließlich sind Ihre Söhne ja keine fremden Untermieter, um deren Zimmer man sich vielleicht nicht weiter kümmert. Können wir uns auch mal die übrigen Räume Ihrer Wohnung ansehen, ja? Im weiteren Verlauf der Wohnungsdurchsuchung wurde die Mutter, Frau Eva Prittburg, geborene Korl, dabei überrascht, wie sie versuchte, einen Feldstecher und eine Schmuckkassette, Leder-Gold beschlagen, zu verstecken. Auf Befragen gab Frau Prittburg an, keinen besonderen Grund für diesen Versuch gehabt zu haben. Sie räumte schließlich ein, die Schmuckkassette von ihren beiden Söhnen als Geburtstagsgeschenk erhalten zu haben. Von dem Feldstecher behauptete sie, er stamme aus der Hinterlassenschaft ihres verstorbenen Mannes. Wie die Ermittlungen ergaben, ist der Ehemann Alfons Prittburg bereits vor 4 Jahren gestorben. Der Feldstecher befindet sich in fast fabrikneuem Zustand. Es scheint offensichtlich, dass Frau Prittburg bemüht war, durch ihr Verhalten die strafbaren Handlungen ihrer Söhne Ole Prittburg und Fridtjof Korl zu decken bzw. zu verschleiern. Sie hat sich damit zumindest der versuchten Sachhehlerei schuldig gemacht. Ole Prittburg und Fridtjof Korl konnten nach anfänglichem, hartnäckigem Leugnen zu 18 schweren Diebstählen, 2 versuchten schweren Diebstählen, der mehrfachen unbefugten Benutzung von Kraftfahrzeugen sowie 5 einfachen Diebstählen überführt werden. Ja, und das ist zweifelsohne ein ganz hübsches Konto für solch junge Burschen. Überraschender ist, dass hier eine Mutter versucht hat, ihre Söhne derart zu schützen. Bekanntlich haben wir schon genau das Gegenteil erlebt, dass nämlich Vater oder Mutter sich nicht gescheut haben, die Arbeit der Kriminalpolizei zu unterstützen. Und damit dürfte wohl jungen Menschen, die noch ein ganzes Leben vor sich haben, weit mehr gedient sein. So schmerzlich die Erkenntnis sein mag, dass ein eigenes Kind auf die schiefe Bahn geraten ist. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Gerhard Dönitz, Aufnahmeleitung Klaus Priedemuth und Regie Werner Völkel.